Alltag spielt keine Rolle. Ich tauche aus der Kneipe raus, schon wieder eine Kontrolle. Der Gott hat selbst nicht testen, der ist mal kontrollieren für mich. Bin auch schon ziemlich gut versteckt.